Sowas Gutes. Mit nicht nur mit Vitaminen, sondern 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Das schmeckt. Heute von und mit Philipp. Hallo, und jetzt darf auch ich mal was in den Ring werfen. Und im Gegensatz zu sonst hier etwas von außen. Und zwar hat von mir Mesputin geschrieben: Heyo, ich wollte auch mal ein Rätsel beisteuern und hoffe, ihr hattet es noch nicht. Ich schick's dir, damit die anderen auch mal eine Chance haben, was zu erraten. Smiley. Danke. Zwinker-Smiley. Erstens. Mesputin ist der Studiolink-Programmierer, oder? Nee, Ultraschall. Korrekt. Oder? Sehr korrekt. Schön. Außer es ist eine Person mit gleichem Namen. Ja. Ich kenne nur den. Möglich, aber unwahrscheinlich. Erstens. Ich erblickte im Juli 1996 in einer schottischen Kleinstadt unweit von Edinburgh das Licht der Welt. Edinburgh. Oder Edinburgh. Kurt Cobain. Moment. Sean Connery. 1996, richtig. Hinweis Nummer 2. Dass ich weiblich war, kann euch der Lösung näher bringen, muss es aber nicht. Ah ja. Das könnte man eigentlich hinter jeden Hinweis stellen. Dass ich weiblich war, kann euch der Lösung näher bringen, muss es aber nicht. Der Hinweis vielleicht nicht weiterhelfen könnte. Ah, verstehe. Ja, kräht der Hahn auf die Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Genau. Mhm. Aber jetzt, Moment mal, 1996, das ist ja gar noch nicht so lange her, Philipp. Das stimmt. Das sollte uns doch einen Hinweis geben auf irgendwas. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwas Nichtmenschliches. Ein Affe oder dergleichen. Ein Bär. Ein was Affe. Was ist ein tierisches gestorben? Ein Affe. Ist irgendwas Bekanntes tierisches gestorben die letzten Jahre? Du musst... Überleg mal, wir haben 2019. Das Klonschaf Dolly. Richtig, du hast hiermit das Ganze gelöst. Ah, nein. Das, also das wollte ich nicht. Ich möchte betonen, das dass ich massiv mitgeholfen habe. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Oh, ist a man on a streak. Bitte, ist das bitte für den Schreiber. Eieieiei. Es tut mir leid. Ich bin halt von irgendwelchen Bären schon total gebrannt. Selten habe ich mich so geschämt, was zu gewinnen. Aber also das ist jetzt ein ziemlicher Abstauber gewesen. Ich habe den Torwart quasi ausgedribbelt und habe dir quasi rübergeschoben. Du musstest nur noch einen. Also Dominik, diese Überlegung hatte ich schon lange, bevor du überhaupt irgendwas gesagt hast. Selbstverständlich. Das sollte klar sein. Ich verliere trotzdem. Hinweis Nummer 3. Meine Eltern Ob Dolly wohl auch einen eigenen Asteroiden hat? Mondkrater? Ob sie irgendwie auch schlimme Kindheit hatte und am Anfang irgendwie Geld verdienen musste für Familie, weil ihr Vater früh gestorben ist? Pass mal auf. Tuberkulose. Drittens, meine Eltern lernte ich nie kennen. Aber man könnte behaupten, dass ich Kind einer Patchwork-Familie war. Wenn auch auf besondere Weise. Okay, das war ein guter Hinweis. Ja, das super. Schon mit 4, Hinweis Nummer 4, plagte mich eine schwere Arthritis und auch generell war mein kurzes Leben geprägt durch Krankheiten. Trotz allem gebar ich Nachwuchs derer 6. Aber warum klont man denn ein Schaf mit Arthritis? Gibt es da keine Gesunden? Ich glaube, das funktioniert andersrum. Ich glaube, das ist halt ein Seiteneffekt. Du glaubst, Klonen verursacht Arthritis? Naja, nicht direkt, aber dass du halt als einen Seiteneffekt des Ganzen sowas hast. Bist du ein Klonskeptiker? Alles, was ich jetzt sagen könnte, führt uns in eine ganz dunkle Richtung. Ich möchte das nicht leugnen. Fünftens, ich war auf dem Titel der Times, gab aber kein Interview. Es wäre ohnehin nur sehr aufwendig geworden. Das ist so ein geiler Hinweis. Das Schaf des Jahres. Das ist allgemein das ist nicht geil. So gut. Ja, super gut. Sechstens, ich hatte 4 Schwestern, die nicht so bekannt waren wie ich. Dennoch trugen wir alle den gleichen Anfangsbuchstaben in unserem Namen. Unsere Namensgeber hatten wohl einen Hang zu Alliterationen. So, und wie heißen die? Dolly, Diana, Deborah. Was gibt's denn noch? Dagmar. Dorothy. Dorothy. Wie heißt sie denn? Weiß das keiner? Ich google das mal. Hinweis 7. Wie einst Nero, so würde ich Patron eines CD-Brennprogramms. Ah, das ist auch ein geiler Hinweis. Das ist so gut. Ah, dieses echt, tatsächlich, das war Dolly. Clone-CD. Jetzt gibt es alles Sinn, ja. Mhm. Das ist schade. Ich habe das auch nie zusammengeführt. Na ey? Nee, aber niemals. Nee. Was? Das ist ja total sinnvoll. Also bei Nero bin ich irgendwann auf den Gag gekommen, aber bei Clone-CD. Ja, vor allem, weil sie ja auch noch den mega geilen Untertitel hatten, Burning Rom. Also wie Burning Rom. Das war ja... Genau. Hammer. Das ist super gut. Es hat trotzdem ein paar Jahre gedauert, bis ich es verstanden habe. Was ich auch sehr witzig fand, es gab mal ein Brennprogramm für den Mac, das hatte das unnötigste Feature ever. Und zwar hast du die CD gesehen auf dem Bildschirm, wie sie sich gedreht hat, also in so einer Animation. Und wenn du sie gebrannt hast, hat das Rauchen angefangen. Und zwar mit so einer realistischen Rauchsimulation konntest du auch so das Fenster auf dem Desktop rumschieben, aber es hat halt vor sich hingeraucht. Und wenn es dann irgendwie im Weg war, hast du es halt woanders hingezogen. Der Rauch flog über den ganzen Desktop. So ein Schmarrn. Das ist totaler Schmarrn. Hat wahrscheinlich höllen viel Leistung verbraucht und du konntest nur mit einem Viertel der Geschwindigkeit brennen, mit der du sonst hättest brennen können. Nee, es ging eigentlich, weil die hatten ja schon relativ früh einen GPU-beschleunigten Desktop, von daher, aber trotzdem natürlich eigentlich völlig unnötig. Hinweis 8. Ich starb nicht eines natürlichen Todes, doch war meine Lungenadenomatose so unheilbar, dass man mir Sterbehilfe gab. Dies war nicht mal illegal. Hm. Also da gab es jetzt schon einige Hinweise, wo man halt draufkommen könnte. Ja, ja, total, so. Total. Aber ja, der wievielte ist das? Jetzt kommt die Nummer 9. Nach mir kamen noch Schweine, Hirsche, Pferde und Bullen. Sogar der ausgestorbene Pyrenäensteinbock erlebte ein Comeback, wenn auch ein kurzes. Und da möchte ich gerne auf eine Folge von Entbehrliches Oh ja, die habe ich noch nicht gehört. Verweisen, das ist fantastisch. Da reden sie über den Pyrenäensteinbock und wie es die Menschheit geschafft hat, den zweimal auszurotten. Und Hinweis. Sie aus Versehen irgendwie den Lüftungsschlitz vergessen beim geklonten Steinbock? Also, oder? Der war komplett ausgestorben. Dann haben sie ihn über Klonerei wieder hingekriegt und dann ist er wieder ausgestorben. Na, sie sind irgendwie, die waren auf einer Weide, wo glaube ich, also ich möchte jetzt das nicht spoilern, also wenn es jemand noch hören will, dann kurz unbedingt. Unterbrechen. Aber sie waren auf einer Weide, die auf einer Bergwerksgegend wohl war. Und die haben das ganze Ding so unterhöhlert, dass das irgendwann runtergekracht ist und halt irgendwie einen Großteil von dieser neu geklonten Herde mit sich gerissen hat. Das ist so herrlich. Das ist tragisch. Es ist sehr, sehr tragisch. Aber bitte, bitte, bitte hört Entbehrliches, es lohnt sich so sehr. Und Hinweis 10 ist Jolene. Jolene, Jolene, Jolene. Das hat auch was mit Dolly zu tun? Ja. Verstehe ich nicht. Wer ist denn die Sängerin von Jolene? Ich kenne nur das Cover leider von The Boss Hoss. Aber wahrscheinlich Dolly Parton, oder? Richtig. Okay. Naja, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ja, aber finde ich nett. Es sind ja schon sehr viele, sehr eindeutige Hinweise drauf. Also ich sage jetzt nur partout was Schlechtes, weil diese Vorbereitung mich erblassen lässt in meiner eigenen Schreibe und Kreativität. Hut ab. Ja, Chapeau. Vielen Dank, Mespertin. Ja, danke dir. Super schön. So, ich habe jetzt hier noch die Namen schnell recherchiert. Schnell ist gut, ich habe jetzt echt 5 Hinweise gebraucht, das rauszufinden. die Family hieß Dolly, Debbie, Denise, Diana und Daisy. Na, Diana hattet ihr doch, glaube ich, sogar, oder? Ja. Deborah, also auch Debbie die Kurzform. Also ich war schon, hey, 2 von 4. Moment, es waren 5. Achso, ja, mit Dolly sind es 5. Ja, das sehr schön. Ja, und für Daisy gäbe es dann auch wieder den Song Bicycle Built for Two. War auch wieder ein schöner Hinweis gewesen. Aber Daisy war ja nicht so bekannt. Ja, ich glaube, über die Namen der Geschwister wäre ich vielleicht, wahrscheinlich, wenn du gesagt hättest, meine Geschwister heißen Debbie, Denise, Diana und Daisy, dann hätten wir wahrscheinlich so lange rumgeraten, bis wir auf Dolly gekommen wären. Wobei, da hätte ich ehrlich gesagt aus dem Bauch raus eher in die Richtung so, oh, jetzt kommt sowas Tick, Trick und Track-mäßiges. Das muss jetzt Ja, aber das ist wie so eine blöde Scherzfrage, so ein Petra, Paula, Petina und Petunie haben jeweils einen Brune. Ja, ist auch Petina mit P natürlich. Haben einen Bruder. Wie viele Kinder sind es? Und es ist halt immer der gleiche Bruder. Ha, ha, ha. Ich habe jetzt gedacht, dass es auf sowas rausläuft. Okay, du hast mich verloren. Mit deinem Xaver. gute Nacht, Josh. Gute Nacht. Tschüss. Daisy, Daisy, give me deine your Belt in the Berge. Das war jetzt Astrein, die Heidi-Melodie. Ja, aber sowas nicht so weit weg von, stimmt. Gut, tschüss.